bleiben. Das Wasser versteht diese Kunst nicht. Man setzte dem Meer einen Damm und grub dem Fluss ein Bett. Das Feuer versteht sie auch nicht. Es ist so weit heruntergekommen, dass die Küchenjungen seine Natur erforscht haben. Und nun muss es jedem Lump zum Polgar machen. Nicht einmal die Sonne versteht sie. Man hat ihr ihre Bahnen abgelauscht. Und Schuster und Schneider messen nach ihren Schatten die Zeit ab. Aber unter all dem blöden Volk zu weinen vor, als ob ich allein da bin. Da lauern sie um mich herum und gucken in die Ritzen und Spalten meiner Seele hinein und lauschen nach jedem Wort aus meinem Munde. Nicht doch einen Feind, nur einen, der mir gegenüber zu treten wagte. Ich wollte ihn küssen, ich wollte, wenn ich ihn nach heißem Kampf in den Staub geworfen hätte, mich auf ihn stürzen und mit ihm sterben.